Es ist 4 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Mara Tellmann. Guten Morgen. Die Europäische Union unterstützt die Ukraine mit Waffen. Insgesamt wird eine 500 Millionen Euro bereitgestellt. Kommissionspräsidentin von der Leyen sprach von einem Wendepunkt für die EU. Zum allerersten Mal wird die EU den Kauf und die Lieferung von Waffen und anderen Ausrüstungsgegenständen an ein Land finanzieren, das angegriffen wird. Um die militärische Unterstützung ging es auch in einem Telefonat zwischen von der Leyen und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Wegen des Angriffs auf die Ukraine beschloss die EU weitere Sanktionen gegen Russland. So wird der gesamte europäische Luftraum für russische Flugzeuge gesperrt. Außerdem werden die russischen Staatssender RT und Sputnik EU-weit verboten. Die Einschränkungen im Luftverkehr haben auch Konsequenzen für Bürger aus westlichen Staaten in Russland. Frankreich rief Reisende auf, das Land zügig zu verlassen. Auch die US-Botschaft in Moskau sagte, US-Bürger sollten erwägen, sofort auszureisen. Das Auswärtige Amt rät Deutschen davon ab, nach Russland zu reisen oder sich im Süden des Landes und im Grenzgebiet zur Ukraine aufzuhalten. Nicht nur der Flugverkehr sei eingeschränkt, auch die Nutzung von Kreditkarten sei nur begrenzt möglich. Auch im internationalen Sport wächst der Protest gegen Russland. Der Fußball-Weltverband FIFA hat erste Sanktionen verhängt. Doch das geht einigen Verbänden nicht weit genug. Mehr von Anne Barsack, WDR aktuell. Die FIFA hat internationale Spiele in Russland verboten. Heimspiele der russischen Nationalmannschaft sollen auf neutralem Boden stattfinden, ohne Zuschauer und Hymne. Die Fußballverbände aus Polen, Schweden, Tschechien sagen aber, wir spielen gar nicht mehr gegen ein russisches Team. Die Teilnahme Russlands an der WM-Qualifikation steht dadurch vor dem Aus. Auch in anderen Sportarten regt sich der Widerstand. Ukrainische Degenfechter haben sich geweigert, gegen russische Athleten anzutreten. Der Weltschachverband hat alle Sponsorenverträge mit russischen Unternehmen gekündigt und der Judo-Weltverband hat Präsident Putin als Ehrenpräsident suspendiert. Die A1 ist ab dem Leverkusener Kreuz Richtung Dortmund für mehrere Stunden voll gesperrt. Dort ist es in der Nacht zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Laut Feuerwehr ist ein Auto mit hoher Geschwindigkeit auf einen LKW aufgefahren. Daraufhin kollidierte das Auto mit der Baustellenbegrenzung und überschlug sich. Der 21-jährige Fahrer wurde mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. In der Nacht bleibt es trocken, teils neblig, dazu Tiefstwerte um 0 Grad im Hochsauerland bis minus 9 Grad. Am Morgen dann löst sich der Nebel schnell auf, der Tag wird wieder überall sonnig. In Remscheid 9 und in Neuss 12 Grad. Das war WDR aktuell. Das Neueste aus dem Verkehrszentrum in der ARD Popnacht. Eine ungesicherte Unfallstelle auf der A1 Osnabrück Richtung Bremen zwischen Alonheide und Wildeshausen West. Vorsicht, Menschen sind auf der Fahrbahn der A7 Hannover-Hamburg im Dreieck Walsrode. Die A1 Köln Richtung Dortmund ist zwischen dem Kreuz Leverkusen und Burscheid nach einem Unfall gesperrt. Zudem sind auf der A3 Köln-Oberhausen im Kreuz Leverkusen die Überleitungen zur A1 Richtung Dortmund nicht befahrbar. Die A7 Hannover-Flensburg ist zwischen Hamburg-Heimfeld und Volkspark in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten gesperrt, geht jetzt nur noch eine Stunde. Bis 5 Umleitungen im Stadtgebiet sind ausgeschildert. Der Fernverkehr in Richtung Süden sollte weiträumig ab Neumünster Süd über die B205, A21 und A1 zum Maschener Kreuz ausweichen bzw. in Richtung Norden umgekehrt. A14 Halle Richtung Magdeburg zwischen Lippe-Jünen und dem Kreuz Magdeburg fährt ein Schwertransport, an dem man nicht vorbeikommt. Und in Bad Lauchstädt brennt es in einem Strohballenlager. Da kommt es zu starker Rauchentwicklung. Bitte Fenster und Türen da geschlossen halten. Eine gute Fahrt durch die Nacht. Die ARD Popnacht. Mit Ben Streubel. Ach, da habe ich doch noch diesen schönen Preis hier, dieses Paket. Ich weiß noch nicht, was drin ist, aber ihr könnt es gewinnen. Ein ARD Popnacht Package in ein paar Minuten. Asking questions. they never even liked you in the first place. They did a girl that I hate for the attention. She only made it 2 days, what a connection. It's like you'd do anything for my affection. You're going all about it in the worst ways. I was into you, but I'm over it now. And I was trying to be nice, but nothing's getting through, so let me spell it out. A, B, C, D, E, F. You and your mom and your sister and your job and your broke-ass car, and that's what you call RF. You and your friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all. Take it. Told everyone I'm a bitch, so I became it. Always had to put yourself above. Die Popnacht. Yeah. Tipico Romantico. Eine verrückte Welt, Mad World. Das passt eigentlich immer hin. Wird doch nicht besser, scheint so. Um 10 nach 4, eine Gefahrenstelle von der A10, da bitte aufpassen, da sind Menschen auf der Fahrbahn südlicher Berliner Ring, Dreieck Potsdam in Richtung Schönefelder Kreuz zwischen Ludwigsfelde West und Ludwigsfelde Ost. Und Christian hatte doch noch hier eine wichtige Meldung. Hallo. Guten Morgen, Benny Bär. Auf der A45 in Kreuz Dortmund Nordwest im Überfahrt zur A2 Richtung Hannover. Ist ein PKW im Graben und dort ist gerade die Polizei und ein Abschlepper genau in der Kurve. Also da ein bisschen Acht geben, ein bisschen langsam fahren, ist ein bisschen enge da. Danke. Gute Nacht. Gute Nacht. Also Christian ist Mitarbeiter der Minute für diesen Hinweis. Wenn ihr was habt, 0722120111. Aber ihr dürft auch unter dieser Ziffernfolge mitmachen bei unserem Spiel um unser ARD-Popnacht-Package. Das bekommt derjenige, der zwei Hits in einer Sekunde sofort erkennt. Und zwar sind das beides Nummer 1 Hits des heutigen 28.02. aus der Musikgeschichte. Jetzt erstmal Konzentration, por favor. 0722120111, habt ihr zwei Hits erkannt? Die beiden Nummer 1 Hits des heutigen 28.02. dann gerne 0722120111 per WhatsApp oder anrufen und Hallo sagen. Hier ist die ARD Popnacht. pain. You're acting like a diva saying you don't want pain. It's gotta be advised to stop. Raise that round. I love it when you look at me that way. Now we're in the border with mojito at the bar. Reapply your lip because it came off on the glass. The DJ plays your favorite song. Kanye's on. Now you're beckoning for me to dance. Put me close. Close your eyes. Close your eyes. Gotta go. Won't you take me home? I wanna ride it. I don't wanna know. Welche beiden Songs haben denn da heute Geburtstag? Beides Nummer 1 Hits des heutigen 28.02. Michaela. Guten Morgen. Hallo. Die ist in Glashütten zu Hause, im Hochtaunus. Und welche beiden Titel waren es? Es war einmal Jump von Van Halen und Blinding by the Light von Weekend. Jawohl. Das hast du sehr gut erkannt, bekommst ein ARD-Popnacht-Package zugeschickt. Und du bist gerade in einem Raum, der wenig Teppiche hat, ne? Das halt bei dir. Genau, okay. Wo ist das? Im Bad. Ach so, das Ding. Man hört das doch alles ganz genau. Manchmal hört man das auch, wenn jemand raucht noch, während man spricht. So wenn jemand so, ja, das stimmt, so nachzieht. Ne? Stört dich das auch? Also was ich nicht leiden kann, ja, das ist tatsächlich so. Aber das Trinken finde ich schlimmer. Wenn so ein Schmatzen noch dazu kommt. Ja, ja, eben. Oder wenn jemand irgendwie versucht, irgendwie einen Rest aus dem Zahn rauszuziehen. Ja, es gibt schon schlimme Sachen, Unarten. Aber du bist gerade dabei zu putzen, während dein Mann schläft. Und da hast du aber jetzt, wie viele Quadratmeter sind das in deinem Haus? Also 120. Boah, wie lange bist du denn da dran dann? Ach, so bis 7. Wahnsinn. Und dann noch dann frühstücken und arbeiten. Ich frühstücke erst immer ein bisschen später, aber die Arbeit, das stimmt. Ja, und dann fahrt ihr wohin dann gemeinsam, wenn dein Mann dann wach ist? Nach Wiesbaden. Und da macht ihr im Wohnmobil-Business, arbeitet ihr? Genau. Ja, das ist natürlich jetzt gerade doch extrem angesagt, da kommt man aus Aufträgen gar nicht raus. Wenn man ein Wohnmobil bei euch umbauen lassen möchte, wie viel Vorlauf braucht man da? Also sagen wir, so ein Umbau dauert schon so ein halbes Jahr. Mhm. Und die anderen Sachen wie Standheizung, Solar, Umbauten von normalen Toilette auf Trockentoilette und so, das kriegen wir dann schon schneller hin. Ja, da haben wir so einen Vorlauf 5 Wochen. Also man muss das Auto dann mitbringen, dann ein halbes Jahr. Nee, ich frage nur einfach, weil ich habe mal vor 2,5 Jahren ein Wohnmobil bestellt, ich habe es heute noch nicht. Ja, das ist normal, schwieriger, ne? Ja. Ich glaube, es wird gar nicht mehr zugelassen, weil es von der Abgasnorm gar nicht mehr zulässig ist. Dann stelle ich es hin als Blumenkübel, was ja auch genau geht. Genau. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt viel Spaß bei der seelischen Befreiung während des Putzens. Ich hoffe, es wird findet statt. Doch, ich mache das in der Tat. Ja, du bist so ruhig dabei, deswegen also, klingst du auch gar nicht gestresst. Und dann viel Spaß bei der Arbeit später. Ja, bis bald. Ciao, ciao. Dank. From different worlds, you like to laugh at me when I look at other girls. Sometimes you're crazy and you wonder why. I'm such a baby 'cause the cowboys make me cry, but there's nothing I can do. I've been looking for a girl like you. To say I'm gonna pout at you until I get my way. I won't dance and you won't sing. I just wanna love you, but you won't know where my ring. But there's nothing I can do. I naturally. She ain't had $1 million, and when she died, it came to me. I can't help it if I'm lucky. I only wanna be with you. Hey, Bobby, so cool. If it'll ever end, you'll get so mad at me when I go out with my friends. Sometimes you're crazy and you wonder why. I'm such a baby, yeah, the cowboys make me cry. But there's nothing I can do. André Kleinecke aus Kirchgellerschen wird schon sehen, was er davon hat. Er hat gerade eine WhatsApp geschrieben, dass er nach 7 Jahren den Job wechselt. Jetzt nicht mehr nachts arbeitet und dann nicht mehr zuhört. Oh, heute ist die letzte Nacht, also dann ich mache einen Knicks vor dir fürs Zuhören die letzten Jahre und wir nehmen dich gerne wieder zurück, wenn du Lust hast. But I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop. Did I move too far? It's all too much. I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything, but it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop. Celeste und Stop This Flame. Es ist 16:30. Das Neueste aus dem Verkehrszentrum in der ARD Popnacht. Zwei Meldungen haben wir nur noch einmal. Die A1 Köln Richtung Dortmund. Nach einem Unfall ist die Autobahn gesperrt zwischen dem Kreuz Leverkusen und Burscheid. Und A14 Halle Richtung Magdeburg. Zwischen Löbbejün und Kreuz Magdeburg fährt ein Schwertransport, an dem man nicht vorbeikommt. Nach dieser frostigen Nacht wird es sonnig werden in Deutschland. Der lästige Nebel ist auch schnell weg. Temperaturen sind bei schwachem Südost-Ostwind mild, bei 12 Grad in Bochum. Duisburg ebenso, 11 bekommen wir in Mannheim und Osnabrück, 10 Grad Darmstadt und Bremen, 9 Grad in Hamburg, Kassel und Flensburg, 8 Grad höchstens in Wolfsburg, Schwerin und Magdeburg, 7 Grad in Berlin und Potsdam, 6 in Cottbus, Leipzig und München, 5 Grad Gera und 4 in Dresden. Morgen dann im Nordwesten Deutschlands gibt es ein bisschen Regen. In der Südosthälfte bleibt es weiterhin sonnig und am Mittwoch wechseln sich dann Sonne und Wolken ab. Bei den Temperaturen ändert sich wenig. Ich verstehe. Hier ist die ARD Popnacht von SWR3. Ich bin Ben Streubel. In the fading light, hearts collide. Shadows dance in the distance. Something just ain't right. I'm cold inside. Help me find what I'm missing. We're all scared to fly. Still.

Man muss sich auch selbst mal applaudieren. Ich mag das auch. Wenn ich was gut gemacht habe, wie zum Beispiel mal selbst einen Kaffee abgefüllt, dann mache ich so. Oder auch im Restaurant, dem Kellner, Kellnerin applaudieren. Finde ich auch gut. Ich habe auch kein Problem damit, wenn jemand bei einer Landung applaudiert. Ich weiß, da gibt es ja Menschen, die sagen, das macht mich nicht. Man kann alles machen. Wenn es ein gutes Gefühl gibt demjenigen, der etwas getan hat. Ja, liebe Elvira, guten Morgen. Guten Morgen. Du hast auch mit Kaffee am Wochenende zu tun gehabt, aber schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, ganz schlechte Erfahrungen. Erzähl. Ich habe mich mit meinem Nachbar Dietmar verkracht. Wegen Kaffee? Ja, weil ich dem den Kaffee über sein Hemd geschüttet habe. Wobei denn? Ja, beim Frühstück morgens. Wie viel Uhr habt ihr denn gefrühstückt? Um 5. Das ist eine sehr gute Zeit, weil du bist ja immer sehr früh wach. Ich weiß, du bist ja auch Patientin sozusagen, also im Therapiekreis aufgenommen fest. Ne? Und um fünf hast du gefrühstückt mit ihm am Wochenende? Ja, weil der arbeiten musste. Ach so, okay. Und dann hat er das Hemd futsch gehabt durch den Kaffee. Hättest du ihm ja doch vielleicht ein neues geben können von den anderen Männern. Nee, ich hab ja keinen. Na gut. Aber dem seine Freundin, die fand das gar nicht. Ach so, der hat bei dir gefrühstückt und dann ist er zu seiner Freundin. Nee, der hat gesagt, er muss arbeiten. Naja. Ja, ich weiß es ja nicht. Du wirst ja wahrscheinlich da recherchiert haben. Du musst doch nicht alles erzählen, weil... wie heißt er denn, der Nachbar? Dietmar. Also, ja, wissen wir doch alles jetzt über ihn. Also, Dietmar, sei nicht böse auf Elvira. Sie hat es gut gemeint. Und morgens um 5 ist eine ganz normale Zeit. Also, für unser eins ja sowieso. Dann wird er sich ja vielleicht hoffentlich mal wieder melden, wenn da bisher ein Stillstand der nachbarschaftlichen Beziehungen vorhanden ist. Sein Lieblingshit ist von Joel Curry, hast du geschrieben. Mhm. Dann machen wir das mal ein bisschen lauter. Ne? Danke dir. Viel Spaß. Es ist 4.41 Uhr, drei Gefahrenstellen, einmal die A20, Kreuz Uckermark in Richtung Rostock, da steht ein kaputter LKW zwischen Friedland und Neubrandenburg-Ost und eine Unfallstelle auf der A72 Zwickau Richtung Chemnitz im Kreuz Chemnitz in der Überleitung zur A4 in Richtung Dresden. Und auch aufpassen in Bayern auf der A73 Feucht Richtung Nürnberg zwischen Feucht und Wendelstein. Da sind Menschen auf der Fahrbahn an einem defekten Fahrzeug. Na, was ist denn das? Wer fegt denn übers Klavier da? Das ist George Ezras neuer Hit. Anyone for You in der ARD-Popnacht. Tiger Lily moved to the city, she just turned 21. And then I said, here's my number, hit me up if you're needing anyone. And then I could be anyone, anyone, anyone, anyone, anyone for you. Anyone, anyone, anyone, anyone, anyone. I could love you, I could be anything you want of me. And in the darkness of the night, baby, let me be your light. Bisschen unkontrolliert aufs Klavier, ne? George Ezra, Anyone for You, der neue Hit von George Ezra in der ARD-Popnacht. Da ist ein einsames Geburtstagskind unterwegs in der Republik. Stefan, der feiert den 36. hat gerade an der WhatsApp geschrieben, es hat noch niemand angerufen und an ihn gedacht. Soll ich das mal machen? Ne? Nö, ich mach das auch nicht. Jetzt um 16:45 rufe ich ihn nicht mehr an. Oh, nein, nein, nein. Aber ich spiele dein Lieblingshit, Stefan. Alles Gute zum Geburtstag. Zum 36. in 10 Jahren bin ich auch soweit. Sisters of Mercy mit More. Yeah.

Cyrus und der Wrecking Ball. Und da muss ich mal hier so ganz langsam zusammenpacken. Ganz langsam. Schuhe habe ich angezogen. Notaustaste ist abgeklemmt. Antennenleistung auch wieder volle Suppe hochgefahren. Letzte Amtshandlung. Muss ich gerade mal gucken. Aditi hat zum Beispiel geschrieben auf Rügen. Er schreibt also, Max, der Hund, ist gut gelaunt. Die gehen jetzt da ein bisschen spazieren, soll keine Angst haben. Also vor Max und Didi, wenn auf Rügen jetzt gerade jemand vor der Tür ist, dann sind das die beiden. Und Clara ist unterwegs mit ihrem Mann Sven an den Comersee und würden gerne einen Song hören, der so ein bisschen was mit der Situation zu tun hat, die wir hier gerade vorfinden auf diesem Planeten, also keine schöne. Und ich finde, diese letzten Worte, die kann ich nicht so schön sagen wie einer, der sie einfach drauf hat. Die letzten Worte und ein Plädoyer für alles und eine Bestandsaufnahme von dem, was wir gerade so haben auf der Welt. Udo Lindenberg, mein Name ist Ben Sträubel. Wir hören uns kommende Nacht wieder und ein schönes Leben in Deutschland. Kopf an Kopf, zwei Weltraumkrieger rasen durch die Galaxie. Denn die Supermächte brauchen mehr Revier. Vom Südpol bis zur Arktis ist alles schon besetzt. Jetzt haben sie neun Planeten im Visier. Eine schöne Kosmonautin und ein NASA-Astronaut wurden losgeschickt in diesen Sternenkrieg. Doch jetzt stehen sie sich gegenüber mit der Flagge in der Hand, schauen sich an und sagen, vergessen wir diesen Sieg. Wir sind doch frei. Das ist eine neue Dimension. Für uns zwei gibt's eine gigantische Mission. Das ist der Countdown, wir sind raus. Zähl doch den Weltraum an zu raus. Schmeiß dein Visier ins All, wir bleiben hier. Stücke aufgeführt, jeder schmiert mal rein ins Buch der Weltregie. Wer ist böse, wer ist gut? Teure Bomben, reichlich Blut und den Shampoos säuft die Waffenindustrie. Was haben wir denn zu verlieren? Lass uns einfach desertieren. Pioniermanier wird Geschichte neu geschrieben. Wir sind die Friedensüberflieger, legen alle Waffen nieder. Sind nicht geboren, um zu töten, aber um zu lieben. Wir sind doch frei, das ist eine neue Dimension. Hey, für uns zwei gigantische Mission. Das ist der Countdown, wir sind raus. Zieh doch den Weltraumanzug aus. Schmeiß dein Visier ins All, wir bleiben hier. neue Dimension. Weil für uns zwei ist eine gigantische Mission. Das ist der Countdown, wir sind raus. Zieh da den Weltraumanzug aus. Schmeiß dein Visier ins All, wir bleiben hier. Das ist der Countdown, wir sind raus. Zieh da den Weltraumanzug aus. Schmeiß dein Visier ins All, wir bleiben hier.